Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen mit dem Zeilenende Aushilfs-Edi. Glück auf! Ein besonders herzliches Hallo an die Leute, die uns in doppelter Geschwindigkeit hören. Ihr kennt das Spiel aus der letzten Folge. Wir sprechen über drei Themen, jeweils 6 Minuten, bis eben die Glocke geht und dann ist diese Folge auch schon zu Ende, denn es ist Sommerlochzeit und wir haben keine Sommerloch-Quizzes und deswegen gibt es einfach mal so sehr banale, einfache Kost und freut euch auf den Nachklapp nach dem Sommer, weil da haben wir über Urlaube zu erzählen und ganz viel anderen Quark und deswegen los geht's. Wir sprechen über Sommerflirts am Pool. Wer mit wem und warum schon wieder nicht? Sagst du noch die Nummer? Das war 1. Wir machen danach eine ganz neue, ich lasse da nochmal eine neue Liste generieren. Sapperlot. Okay, also, läuft der Timer? Ja, der Timer läuft. Sommerflirts am Pool. Wer mit wem und warum schon wieder nicht? Hattest du Sommerpool-Flirts? Nein. Ich flirte nur im Internet. Das hatten wir doch schon mal, oder? Ja, aber hast du mal im Urlaub, wenn du da alleine im Urlaub warst, dann irgendwen aufgerissen und klargemacht? Ich habe im Urlaub Besseres zu tun, als Leute klarzumachen. Ich bin ja meistens irgendwo, weil mich da Landschaft und Natur und Essen interessiert. Ja, aber wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, sag mal, den letzten Urlaub, in dem du alleine warst, komplett alleine und du auch Single warst zu dem Zeitpunkt. Da war ich noch nicht so ganz in einer Beziehung, dann war das Slowenien tatsächlich, ja. Okay, und in Slowenien hast du dann auch nicht irgendwie Grindr aufgemacht, um da die slowenischen Stämme zu erkunden? Nee. Weil ich war damit beschäftigt, mir erst Ljubljana anzuschauen und dann die Mittelmeerküste. Ich stelle mir gerade vor, gibt es in Slowenien dann, keine Ahnung, so ein Tribe, Bergvolk? Wer kennt sie nicht, die berühmt-berüchtigten slowenischen Bären? Ja, aber Bergvolk sind ja nicht so bärig, oder? Naja, also die meisten Bären leben schon irgendwie im Gebirge. Deshalb wandern die ja von Südtirol gerne nach Bayern und fressen dann CSU-Politiker auf. Der war übrigens in dem Quiz drin, der Bruno. Ja, ich finde es immer noch schade, dass der nicht einfach Horst Seehofer aufgegessen hat, bevor der zu einem Problem werden konnte. Ja, ich bin, was das Thema angeht, irgendwie auch ganz witzig unterwegs, weil dadurch, dass ich jetzt seit 14 Jahren in einer festen Beziehung bin und jetzt ja nun auch verheiratet, ist es ja sowieso so, dass selbst wenn ich im Urlaub alleine war, also beispielsweise in Berlin oder sowas, dann passiert da natürlich logischerweise nichts. Also erstens, weil Sommerflirts am Pool in Berlin, ich war nirgends an einem Pool dort. Zweitens, Und wie war das früher so im sommerlichen Freibad Möhringen oder wo auch immer ihr eure Zeit verbracht habt? Ah, wahrscheinlich Freibad Killesberg, oder? Wir waren tatsächlich gar nicht auf dem Killesberg, wir Münsterner, sondern wir Münsterner sind nach Fellbach ins Freibad. Ah, ins Nein, nicht ins Spaßbad. Okay. Sondern hinten raus. Okay. Aber gab's da heiße Flirts? Nee, irgendwie. Das Witzige ist ja, ich war ja auch dann lange in einer Beziehung. Das heißt, auch da ist irgendwie so nicht der Fall, dass ich da irgendwie die wilden heißen Sommer, also ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube meine wilde Ausgeh- und Partymachphase und sonst irgendwas Phase, die fand schnittmengenmäßig nicht mit Schwimmbad zusammen statt. Also man tanzt eine ganze Nacht durch und legt sich am nächsten Morgen einfach ins Bett und schläft durch oder wacht am anderen Morgen irgendwo auf und geht nach Hause oder schickt jemanden nach Hause. Das waren dann nicht die Zeiten, wo man jemanden, wo man gesagt hat, und jetzt ins Freibad. Nee. Kann mir nichts Schöneres vorstellen eigentlich. Aber gut, das muss ja jeder für sich selber wissen. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt auch, ich bin ja auch nicht so der Freibadgänger eigentlich. Ich bin gar nicht so die Wasserratte. Du bist mehr so der Typ Hallenbad. Nee, aber nein, nicht so die Wasserratte. Heißt, ich bin gar nicht so der Typ, der so... Okay. Och, jetzt gehen wir mal schwimmen. Also wenn dann hat man das mit Freunden gemacht, aber so im Studienkreis hat man das ja dann auch. Also man hätte jetzt keine Kommilitonen gefragt, boah, gehen wir mal schwimmen. Okay, sehr gut. Mit Kommilitonen hat man dann andere Sachen unternommen, zum Beispiel Party gemacht, gelernt. Das stimmt. Drogen genommen. Ja, oder alles zusammen. Oder man hat halt mit Freunden, also ich habe ja vor allem mit sehr vielen kreativen Köpfen zusammen zu tun gehabt und mit Gamern, das heißt auf Deutsch, man hat entweder gezockt oder man hat Mucke gemacht im Keller. Also auch da so, boah, geh mal ins Freibad, war irgendwie, ich weiß nicht. Und bei dir? Das war in meiner Jugend, dass wir schon mal ins Freibad gegangen sind, weil das so eine der wenigen Optionen waren. Aber ja gut, über die Leiden der Dorfjugend möchte ich hier nicht elaboriert sprechen. Ansonsten gehe ich eigentlich mit meiner besseren Hälfte in die Therme oder wenn ich alleine ins Schwimmbad gehe, dann gehe ich da tatsächlich hin, um Bahnen zu ziehen. Da bleibt dann auch gar keine Zeit zum Flirten. Ja, das stelle ich mir jetzt eh spannend vor. Wie geht man eigentlich dann im Freibad? Also mal ganz ernsthaft, ich glaube. Hi, na, darf ich dir den Rücken eincremen? Schade. Na, ich wollte gerade drauf raus. Ich glaube, der Gaydar bei vielen, es liegt ja vor allem an Kleidung und Bewegung aus. Und wenn da einer einfach nur im Schwimmbad liegt, dann ist da. Je knapper und enger die Badehose, desto schwuler. Okay. Es bimmelt. Alright, wir springen rein in Thema Nummer 2. Urlaubsfreundschaften, echt oder einfach nur Insta-Strategie? Ich bin zu alt für das Thema. Aber... Hattest du das, dass man im Urlaub andere Kinder kennengelernt hat und man dann beschlossen hat, dass man sich nach dem Urlaub gegenseitig schreiben wird und dann hat man das nie getan? Gegenteil. Ich habe tatsächlich erstens Menschen, die ich jetzt in meinem alten Dasein, also in meinem Älterwerden-Dasein kennengelernt habe im Urlaub und mit denen tatsächlich aber zumindest über den Urlaub hinaus Kontakt gehalten habe und wenn es nur über Facebook ist. Und dann gab es tatsächlich ganz krasse Fälle, und zwar, wir waren als Kinder auf Borkum in Chur. Mhm. Und dort haben wir tatsächlich Menschen kennengelernt, die aus dem Saarland waren. Schwierig. Und wir reden ja von Zeiten, da gab es kein Internet und nichts. Also da hast du wirklich. Also zumindest nicht für die breite Masse der Bevölkerung. Ja, es gab kein www im Sinne von, du konntest da einfach mal dich connecten über Facebook oder irgendwas. Und da musstest du dann tatsächlich über Telefon oder über Brief dich noch Kontakt halten. Und das eigentlich Interessante ist, das hat dann so weit funktioniert, dass wir tatsächlich sogar mal die Menschen im Saarland besucht haben. Also so haben wir den Kontakt gehalten, dass wir da tatsächlich hingefahren sind. Ja, gut. Und dort, so habe ich mein erstes Mal Saarland kennengelernt. Also wir waren damals in Schipweiler. Kannst du das empfehlen, Brieffreundschaften mit Menschen in Schipweiler anzufangen? Wir haben danach nicht wieder mit denen zu tun gehabt. Also du kannst es nicht empfehlen. Dann habe ich während meiner Kur in St. Peter-Ording, ich war ein krankes Kind, merke ich gerade. Du bist immer noch krank, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also ich habe auf jeden Fall während meiner Kur in St. Peter-Ording witzigerweise einmal war ich mit einem Menschen aus meinem Stadtteil. Mhm. Daraus hat sich auch nicht so eine tiefgreifende Freundschaft entwickelt, aber wenn man sich über den Weg gelaufen ist und sich begegnet ist, hat man sich respektvoll freundlich gegrüßt und kurz unterhalten. Man muss allerdings dazu sagen, der gute Mann war damals 2 Jahre älter als ich, dementsprechend ein ganzes halbes Leben. Zwei Klassen auch drüber. Ja, ja, 2 Klassen drüber und damit war man natürlich, ja. Mhm. Ja, ja, ich kenne das Problem, selbst eine Klasse drüber schon manchmal schwierig. Was wohl aus ihm wurde? Naja, dann in der zweiten Kur war ich auch mit Menschen aus meinem näheren Umfeld, nämlich aus dem Waldheim-Umfeld. Mhm. Witzigerweise. Und mit denen hatte man dann auch noch soweit insofern zu tun, dass man natürlich den Vater, der war Betreuer im Waldheim, dadurch kannte man dann den. Und dadurch, dass man ja regelmäßig jedes Jahr ins Waldheim gegangen ist, hatte man dann dadurch vielleicht so Kontakte. Mhm. Aber ja, auch da ist jetzt nichts Langfristiges für die Zukunft raus geworden. Mit der Familie hat man nach dem Waldheim dann irgendwann auch nicht mehr so viel zu tun gehabt. Man muss aber dazu sagen, es sind halt auch verschiedene Stadtteile dann, so ganz verschiedene Stadtteile sogar, in denen man gelebt hat. Das ist dann auch nochmal was. Plus komplett unterschiedliche Schulen, plus eben auch nicht ähnliche Klassen und ähnliche Schulen, sondern ganz unterschiedliche Schulen. Und ich glaube, der eine war unter mir eine Klasse, der andere war über mir eine Klasse, die beiden Brüder. Und damit rufen vielen die auch weg. Das ist natürlich doof. Ja, ja, ja, die Karate-Niete, ja. Wie er so freundlich genannt wurde. Ich bin fasziniert, dass du tatsächlich Briefe geschrieben hast. Und dann, ja, in dem Fall, da habe ich keine Briefe geschrieben. Und das Dritte war, in der dritten Kur war ich, auch wieder St. Peter-Ording, habe ich tatsächlich mit einem eine Zeit lang in Richtung Düsseldorf geschrieben. Das okay. Ist dann aber irgendwann auch abgeäppt. Keine Ahnung, warum da keine Antworten mehr kamen. Das war irgendwie ein bisschen doof. Du warst wahrscheinlich nicht reich genug. Ja, das mag sein. Und was hinzukommt, das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, sogar jemanden im Urlaub zu befreunden, mit dem man aus der gleichen Stadt kommt. Allerdings muss man dazu sagen, dieser Mensch war speziell. Das war, damals gab es die DDR nicht mehr. Mhm. Und ich war mit dem in einem Zimmer und die anderen 4 waren im anderen Zimmer, im Nachbarzimmer. Okay. Und wir beiden wurden in das Zimmer gesteckt, weil man gedacht hat, naja, die kommen aus Stuttgart, die kennen sich und die mögen sich vielleicht auch. Muss man dazu sagen, tun wir nicht, haben wir die ganze Kur nicht, weil das war ein Kind A aus dem Osten, das aber nach Stuttgart rüber gemacht hat. Also kaum war die Mauer weg, ist der mit Mutti und Sack und Pack nach Stuttgart, um dort quasi den reichen, wohlhabenden Mann, den die Frau sich irgendwie in Stuttgart geangelt hat. Und er erzählte dann auch von Orcas und von Saint-Tropez und von Mittelmeerreisen. Und er geht jetzt nach dieser Kur auch ins Mittelmeer und ach, dann hast du nicht gesehen. Also mit anderen Worten, es war ein reicher Fatzke. Ich verstehe deinen Hass. Ja, so. Und last but not least. Was steht uns jetzt bevor? Ich sehe schon, da ist nicht viel. Wir haben nur ein einziges Thema, das wir nehmen können. Und wir starten. Sommerhochzeiten mit Cringe-Potenzial. Zu viel Pastell, zu wenig Liebe. Ich stelle mir jetzt die Frage, was die anderen Themen waren, dass wir dazu nicht sagen konnten, aber aber ich überlege gerade, ob Pastell im Spiel war, aber nee. Nee, bei uns nicht. Nee, deswegen bei uns nicht. Ich hab knallhart dunkelblau durchgezogen. Also ich hab geschwitzt. Die restliche Deko war vornehmlich mehr so in lila Tönen gehalten. Das war aber nicht so pastellig. Nee, war definitiv nicht pastellig. Also dementsprechend, allgemein, ich entsinne mich jetzt auch auf keine andere Hochzeit, witzigerweise. Ich verstehe dieses zu viel Pastell, zu wenig Liebe. Ich finde, alles ist fast schon, also es hat eine gewisse Poesie. Ich glaube auch, je mehr Pastelltöne, desto weniger Liebe ist im Spiel. Dann steht nämlich mehr so das Hochzeitsfest im Mittelpunkt, weil Pastell ja so eine Trend, also Pastelltöne sind ja jetzt schon wieder voll der Trend. Das ist alles ganz schlimm. Schwierig, belastend, dass die Pastelltöne zurück sind. Deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Also ich würde grundsätzlich jede Hochzeit meiden, wo es Pastelltöne gibt. Also vor allen Dingen, wenn man involviert ist. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, um zu laufen. Ja, aber ganz, ganz kurz. Pastell ist doch, also es gibt ja drei Faktoren farbtechnisch. Ja. Es gibt die Deko. Ja. Es gibt die Braut und es gibt den Bräutigam. Ja. Und wenn die Braut klassisch weiß trägt. Dann ist sie nicht Pastell. Trägt der Bräutigam ja in der Im klaren Kontrast entweder auch etwas Dunkles. Ja. Oder im alleräußersten Notfall etwas Knalliges. Ja. Also du kannst ja auch mit so einem schicken roten Anzug. Ich wollte gerade sagen, so ein roter Samtanzug. Na, Samt muss ja nicht sein, aber du kannst ja tatsächlich auch rot. Wenn der Anzug rot ist, dann muss der auch aus Samt sein. Gut, also Pastelltöne sind ja auch beim Herren eher nicht so klassisch Anzugfarbe. Wenn die ja, Frau das weiß. Problem ist vor allen Dingen, dass die meisten Männer so käsig sind, dass die tunlichst keinen Pastellanzug tragen sollten. Pastellanzüge sind mehr so was für Herren um die 80, die den ganzen Tag an der Côte d'Azur rumliegen. Genau, und jetzt kommt natürlich noch die andere Frage, dann kann es ja eigentlich nur noch die Deko sein. Naja, also ich sag mal so, also die wenigsten Bräute sollten weiß tragen, aber sie entscheiden sich trotzdem dafür, ja, weil sie nicht mehr unschuldig und rein sind. Aha. Wem wollen wir das erzählen, bitte? Ja, aber man kann doch, also wenn man ein Hochzeitskleid trägt, dann doch ein weißes. Wie soll sonst ein Hochzeitskleid deiner Meinung nach? Also ein Hochzeitskleid. Wir reden nicht von ein Kleid zur Hochzeit. Also du kannst ja auch das kleine Schwarze anziehen. Ja. Klar, geht. Du kannst auch ein ultra schickes, pompöses Dirndl Kleid oder sonst irgendwas anziehen, klar, aber wir reden jetzt vom klassischen Hochzeitskleid und das klassische Hochzeitskleid ist doch weiß. Sehr lange hat man einfach im Sonntagskleid geheiratet und das war meistens schwarz. Ansonsten weißt du, dass ich pragmatisch bin und ich würde es aufs Buffet abstimmen. Wenn es irgendwas mit Tomatensauce gibt, dann würde ich zum knallroten Pompadourkleid raten. Deswegen hatten wir Spargelcreme. Ja, genau. Siehst du mal. Ansonsten finde ich es ja sowieso grundsätzlich besser, wenn sie Smoking trägt. Warum? Naja, weil die meisten Frauen im Smoking sehr elegant aussehen. Die meisten Menschen sehen im Smoking sehr elegant aus. Nein. Hättest du mich im Smoking dort erwartet? Oder hättest Nein. du gesagt, na, warum nicht? Ich hätte gesagt, ja, okay, ich verstehe, der Kummerbund war's. Pinguine tragen auch Smoking und sind klein. Ja, aber also Männer sollten auch mehr Kleid wagen, dann ist es im Sommer auch luftiger. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber warum nicht einfach sie im Smoking, er im Smoking? Okay, und jetzt zum Thema Pastell, dann die Deko in Pastell, oder? Nee, gar kein Pastell, das hatten wir doch schon geklärt, oder? Ja, welche Farbe soll denn die Deko haben? Also ich meine, wir hatten ja Violett, wir hatten schon so ein leichtes Bleichrosa an einigen Stellen zumindest, damit es Bleichviolett, damit es sich gegenüber den knalligen Violett abzeichnet. Das ist schon richtig. Also dementsprechend hatten wir schon einen Pastellton drin. Aber der war ja nur als kleiner Kontrast um alles andere. Ja gut, aber also ich bin auch bei der Deko bin ich ja tendenziell pragmatisch und würde es halt auch aufs Essen abstimmen. Eben sag mal so, wenn es irgendwie Schokopudding als Nachtisch gibt, vielleicht dann doch braune Tischdecken. Ja, aber es gibt ja einen braunen Pastellton, also so ein cremefarbenes. Ja, aber da fällt ein Schokopudding ja auch schon wieder drauf auf, oder? Ach so, du meinst jetzt so ein dunkelbraunes. Ja, ja, so Schokopuddingbraun, hätte ich schon gesagt. Also zumindest, wenn es Schokopudding gibt. Also, wie gesagt, einfach abgestimmt darauf. Oder halt das Buffet auf die Kleidung, je nachdem, wo so die individuellen Vorlieben liegen, oder nicht? Dazu muss ich nichts mehr sagen, die Glocke. Hast du ein Glück. Ich gehe mal kurz noch die anderen Themen durch, zu denen wir wahrscheinlich echt nicht viel sagen können. Influencer Battle im Urlaub. Wer hat den besseren Santorini-Content? Bett zum Henker. Dann Festival-Fails von Gummistiefel-Gate bis Zeltflucht bei Gewitter. Dadurch, nein. Dass ich nicht groß auf der Festivalgänger war. Sommerhaus der Exen. Warum dein Ex plötzlich auch auf Mykonos ist? Ach du Scheiße. Beachbody-Waren haben wir gemacht. Der Sonnencremeskandal. Ist Lichtschutzfaktor 50 das neue Botox? Star-Urlaube haben wir gemacht. Urlaubsfreundschaften, echt oder einfach nur Insta-Story haben wir auch gemacht. Dann neuntens, Sommerhochzeiten mit Cringe haben wir auch gemacht. Zehntens, Hot Girl Summer versus Soft Girl Summer. Welcher Vibe reagiert wirklich? Keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben definitiv Hot Girl Summer, wir zwei. Dann elftens, Küsse bei Sonnenuntergang, Romantik oder perfektes Real? Oh. 12. Reality Stars auf Ibiza. Ist das noch Urlaub oder schon Networking-Event? 3. BFF-Streit im Urlaub hatten wir. 14. Sommermodetrends. Wer sieht heiß aus und wer einfach nur verschwitzt? Ja, ich wollte kein Bodyshaming gegenüber dem Self-Love-Thema bringen. Ich habe schon Promi-Trennung sehr lange nicht im Juli. Mehr. Ja. Ja? Ich habe schon sehr lange nicht mehr auf kurze Hosen geschimpft. Promi-Trennung im Juli. Zufall oder steckt da ein Summer-Curse dahinter? Ach du Scheiße, okay. Naja, ihr merkt schon, ihr habt nichts verpasst. Ihr kriegt hier nur die besten Themen. Ja, und in der nächsten Folge erklärt euch kurzes Zeilenende, was es mit den kurzen Hosen auf sich hat. Wie er da in der Zwischenzeit dazu steht, dann haben wir jetzt wenigstens auch den Cliffhanger in die nächste Folge. Genau. Und wir sind raus wie im Freibad. Genau, draußen wie gutes Wetter. Tschüssing!